verklagen, die dich wohl stets bei mir verklagen. Nun fasse dich, bedrängter Geist, fasse dich, bedrängter Geist, bedrängter Geist. Drum fasse dich, bedrängter Geist.